Nachwort. Antwort auf eine Zuschrift, welche dem obigen Aufsatz bekämpfte, weil man sich mit dem Bösen nicht in einen Kampf mit gleichen Waffen einlassen solle, sondern nur den christlichen Weg des Heiles und der Liebe unbeirrt schreiten solle. In Beantwortung der Zuschrift vom 16. dieses Monats möchte ich betonen, dass ich mit vollem Bewusstsein den insofern irreführenden Titel gewählt hatte, als ja von Magie im landläufigen Sinne des Wortes in meinem Aufsatze nicht die Rede war. Gerade das aber war meine volle Absicht, weitere Kreise endlich darauf aufmerksam zu machen, was an geheimen Kräften sich hinter den hochtönenden und wichtigtuerisch geheimnisvollen Vorspiegelungen mystischer und okkulter Wissenschaft im Grunde verbirgt. Nun aber ist es aller Geheimbünde, die im Dienste ihrer Ziele Menschenleben vernichten, innigstes Bestreben seit jeher gewesen, derartige Vernichtung, wenn sie schon jemals in weiteren Kreisen bekannt werden musste, um jeden Preis als das Werk geheimnisvoller magischer Kräfte hinzustellen. So gelingt es ihnen, ihre höchst realen, wissenschaftlich gut ausgedachten physiologischen Beeinflussungen des Organismus vor aller Welt geheim zu halten, so zwar, dass derjenige, der den Glauben an besondere okkulte Gaben bestimmter Menschen verbreiten hilft, dem verbrecherischen Treiben jener Geheimbünde geradezu goldene Brücken baut. So ist denn die Darstellung in jener Entgegnung, mag sie noch so sehr durch Betonung des guten christlichen Weges jenen geheimen Mächten zu widerstreiten scheinen, im Grunde ganz nach deren Sinn und Absicht, so zwar das alles Eigentliche derart für alle Zeiten in undurchdringliches Dunkel gehüllt bliebe. Unsere Absicht ist es gewisslich nicht, die dem Guten zugeneigten menschlichen Instinkte auf die Bahn des Bösen zu lenken, vielmehr aber durch gründliche Kenntnis aller irgend möglichen verbrecherischen Vernichtungsmethoden, deren Wirkungen unmöglich zu machen und zu allem Hellen und Guten in der Welt die ungehinderte Entfaltung zu bereiten. Und vergessen wir nicht, dass selbst der Heiland neben der Taubeneinfalt die Schlangenklugheit empfohlen hat. Deutsches Volksblatt, Wien, 22. Januar 1921. Flucht in die Öffentlichkeit, zweiter Teil. Die Methoden Zions, wenn es gilt, einen Feind, der körperlich und geistig nicht zu vernichten war, doch wenigstens von der Welt auszuschalten, sind von verblüffender Einfachheit. Dass es von Erfolg gekrönt ist, hängt nur mit der unheimlichen Harmlosigkeit und Ahnungslosigkeit der arischen Bevölkerung zusammen. Wenn man den Versuch macht, sich jüdischen Schwindelmanövern zu entziehen, so erlebt man immer wieder die tragikomische Tatsache, dass das jeweilige Organ, das noch der arischen Weltordnung zu dienen beflissen ist, einem mit allen Mitteln der Beredsamkeit Dinge auszureden versucht, die von so sonnenklarer Evidenz sind, dass man sagen muss, die Vertrauensseligkeit und geradezu kindliche Torheit eines im altgewohnten verharrenden Gemütslebens baue jedem Schwindel, jeder Hinterlist Zions geradezu goldene Brücken. Dass meine Post seit Jahren bespioniert wird, wusste ich. Die Methode, bei welcher man am sichersten nicht erwischt werden kann, ist die der Verwechslung. Dazu leistet eine Namensvetterschaft gute Dienste. So wohnt in demselben Bezirke wie ich ein Namensvetter, der nachweisbar einer Freimaurerloge angehört. Eine bei derartigen Verwechslungen in meine Hände gelangte Einladung zu einer Freimaurersitzung gibt mir den untrüglichen Beweis. Als ich mich nun, verzweifelt darob, entschloss, mir ein Postfach zu nehmen, da war der Namensvetter gleich wieder bei der Hand, die altbeliebten Verwechslungen vornehmen zu lassen. Denn siehe da, eine Firma, welche nur einige Fächer von meinem getrennt auch ein Postfach besitzt, hat plötzlich besagten Namensvetter nicht nur als Direktor, sondern auch als Mitberechtigten zur Benutzung jenes Faches herangezogen, und so bekomme ich irrtümlicherweise Briefe jenes Mannes in mein Fach, obgleich auf der Anschrift nicht jene Firma vermerkt ist und eine Verwechslung wirklich nur auf künstlichem Wege hergestellt werden kann. Das alles sage ich den Herren der Postverwaltung. Ich weise auf die Tatsache hin, dass ich nachweisbar wichtige Berliner Briefe, die eine zionunliebsame Verlagsbeziehung zwischen Deutsch-Österreich und Deutschland herstellen, nicht bekomme. Ich weise auf das nachweisbar vor einem Jahr stattgefundene Schwindelmanöver hin, dass meine Post nach Deutschland dirigiert wurde und dass bei der Reklamation dann dieser Auftrag, der doch nur von mir hätte gegeben werden können, nirgends vorfindbar war. Ich weise darauf hin, dass ich keine Einladung zu wichtigen Veranstaltungen, in denen Zion meine Anwesenheit nicht wünscht, bekomme. Ich weise darauf hin, dass der Namensvetter nun plötzlich mein Postfachkollege geworden ist, obgleich er früher friedlich die Privatadresse verwendet, als diese für Verwechslungen wichtig gewesen war. Alles vergeblich. Die Herren haben nur ein überlegenes Lächeln und jeglichem Schwindel sind unter behördlicher Sanktion Tür und Tor geöffnet. Aber weiter. Auch das Telefonnetz steht scheinbar ganz unter zionistischem Einflusse. Alle Leute, die mich anrufen wollen, wenn es nicht altgewohnte Verbindungen sind, bei denen ich das Manöver doch allzu schnell durchschauen würde, können mich nicht erreichen. Der neueste Trick der Schwindelbande besteht nun gar darin, dass, wenn der Anschlusssuchende aufgrund des Telefonbuches mich anrufen will, er niemals dazu imstande ist, da er nämlich niemals erfahren kann, dass die alte, im Telefonbuche verzeichnete Nummer nicht mehr die meine ist. Denn versucht er, diese vierstellige Nummer anzurufen, so erhält er den seltsamen Bescheid: Nummer kann nur anrufen, aber nicht angerufen werden. Dadurch ist es ihm unmöglich gemacht zu erfahren, dass meine Nummer geändert ist, und dadurch ist für alle sich mit mir neu in Verbindung setzen Wollende die Unmöglichkeit gegeben, meine heutige Nummer zu erfahren. Ist das nicht witzig? Und will jemand ernstlich glauben, dass es Menschen gibt, die ohne besondere Aufträge und Pläne derer, die ihnen die Telefonnummer überwiesen haben, sich das kostspielige Vergnügen einer Vollnummer leisten, mit Ausschluss der Möglichkeit, jemals angerufen zu werden?